Ja, guten Tag, liebe Studierenden, liebe Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erfurt, liebe Interessierte. Zur zweiten Veranstaltung der diesjährigen Ringvorlesung. Das Thema des heutigen Vortrags steht schon angeschlagen. Herr Hoffmann hatte in der letzten Woche ja gesagt, dass sich die Vorbereitungsgruppe im Prinzip auf drei Schwerpunktfelder dieser Ringvorlesung in diesem Jahr geeinigt hatte. Punkt 1 ist das Thema Migration als globale Normalität. Thema 2 ist Integration, in Anführungsstrichen gesetzt, zwischen Assimilation und Fragmentierung. Und Themenschwerpunkt 3 ist Deutschland als Migrationsland. Zu jedem dieser Schwerpunkte wird es 4 Veranstaltungen geben. Und wir beginnen heute mit dem ersten Block und mit dem Vortrag Flucht und Migration, Hintergründe und Aspekte einer ökonomisierten Wanderungsbewegung. Das Phänomen Migration ist nicht neu. Es hat Deutschland immer mit geprägt. Auch das wurde bereits letzte Woche festgestellt. Und dennoch ist das meiste, was mit Einwanderung zu tun hat, stark umkämpft. Gerade an der Frage, wer legitimerweise Asyl in Deutschland beantragen können soll, aber auch bei Fragen wie dem Fachkräftemangel oder der sogenannten Armutseinwanderung aus Ost- und Südosteuropa, verschränken sich ökonomische Argumentationen mit politischen, menschenrechtlichen und oder humanitären. Der heutige Vortrag geht dem Wesen dieser Verschränkungen nach. Der Schwerpunkt liegt auf der Situation in Deutschland. Und zu dem heutigen Vortrag begrüße ich meinen Kollegen Koray Yılmaz-Günay aus Berlin ganz herzlich. Er ist Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, Referent für das Themenfeld Migration. In seiner Freizeit ist er seit 15 Jahren in Migrantinnen, Selbstorganisationen und antirassistischen Gruppen aktiv. Er ist Vorstandsmitglied des Migrationsrates Berlin-Brandenburg, einem Dachverband von insgesamt 79 migrantischen Selbstorganisationsgruppen, wie der Name sagt, in Berlin und Brandenburg. Neben seinen Veröffentlichungen zu den Themen Migration und Antirassismus hat er viel politische Bildung zu diesen Themen angeboten. Und damit, lieber Koray, übergebe ich dir das Mikrofon. Vielen Dank. In der Liste ist nicht vorgekommen, was ich studiert habe. Ich habe Germanistik studiert und bin sehr obsessiv, was Rechtschreibung und Zeichensetzung angeht. Es tut mir sehr leid, dass bei dem Untertitel der Reihe ein Anführungszeichen fehlt. Das ist mir beim Dasitzen aufgefallen und es hat mich sehr geschmerzt. Der Titel von meinem Vortrag hier ist Flucht und Migration, Hintergründe und Aspekte einer ökonomisierten Wanderungsbewegung. Ich hätte es, wenn ich nicht für jemanden eingesprungen wäre, wahrscheinlich anders genannt. Zumindest hätte ich nicht eine Wanderungsbewegung, sondern von Wanderungsbewegungen oder sowas gesprochen, von Pluralen. Warum ich das befürwortet hätte, wird hoffentlich in dem Vortrag deutlich. Wir werden die nächsten anderthalb Stunden etwa miteinander verbringen. Davon plane ich die Hälfte der Zeit ungefähr für mich ein. Die zweite Hälfte, also nochmal 45 Minuten etwa, wird hoffentlich für Ihre Fragen, Kommentare, eigenen Anschauungen zur Verfügung stehen. Ich habe mir das Angebot habe ich angenommen, habe mir die Vorlesung von letzter Woche angehört und ich kann versprechen oder muss leider ankündigen, dass mein Vortrag hoffentlich nicht so kontrovers sein wird, weil er versucht, ein weites Feld aufzumachen und begehbar zu machen. Wenn Sie dennoch Widerspruch haben, sind Sie herzlich eingeladen, im Anschluss ihn zu formulieren. Bernd hat eben schon gesagt, dass der Schwerpunkt meines Vortrags auf Deutschland liegt. Es gäbe gute Gründe, einen anderen Schwerpunkt zu wählen, etwa weltweit tatsächlich das Phänomen Migration zu betrachten. Sie haben letzte Woche die Zahlen gehört von Asylsuchenden, von Flüchtlingen und vielleicht haben Sie in Erinnerung, dass davon ein Bruchteil in Europa ankommt. Da gibt es ganz andere Phänomene in anderen Gegenden der Welt. Es würde sich anbieten, so Phänomene wie Transitmigration, etwa durch Mexiko nach Nordamerika zu besprechen. Es würde sich anbieten, Phänomene wie Binnenmigration anzusprechen in vielen Gegenden der Welt. Eine Herausforderung darstellen, sagen wir mal. Ich würde sagen, dass der Fokus auf Deutschland und Europa schon eigentlich ein sehr weiter Fokus ist und habe mich deswegen beschränkt. Wenn Ihnen etwas oberflächlich vorkommt, dann legen Sie mir das nicht zur Last, sondern in 45 Minuten, die ich habe. Ich bin gerne bereit, jeden der Punkte, die ich versucht habe, da rein zu quetschen, ausführlicher mit Ihnen zu besprechen. Es ist längst nicht alles, was gesagt werden müsste, bei den jeweiligen Punkten dabei. Das hat Bernd Löffler auch gesagt. Ich spreche nicht nur aus der Perspektive eines Angestellten der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also einer linken parteinahen Stiftung, sondern ich spreche auch als jemand, der seit Jahren aktivistisch unterwegs ist. Ich würde deswegen nicht sagen, dass ich nicht wissenschaftlich genug spreche, aber ich würde Sie bitten, im Hintergrund zu behalten, dass ich auch aus einer aktivistischen Perspektive spreche und nicht so sehr eine Studie gegen die andere Studie aufwiege und dann sage, warum ich die eine besser finde oder die andere schlechter finde oder wer da aus welchen Gründen Schindluder getrieben hat. Ich würde sagen, ich habe drei Kernthesen. Erstens glaube ich, dass Wanderungsbewegungen, wie gesagt, mir wäre da die Mehrzahl ganz wichtig, etwas mit Ökonomie zu tun haben. Sie haben auch eine eigene Ökonomie. Das will ich vorab sagen, weil ich nachher nicht darauf zurückkomme. Erstens ist die Frage, wer kann überhaupt oder darf von wo nach wo auswandern, insbesondere für diejenigen, die als Flüchtlinge unterwegs sind oder wenn sie in Europa oder woanders ankommen, zu Flüchtlingen werden, trifft zu, dass es häufig ganz gut qualifizierte, relativ wohlhabende Leute sind, die dafür prädestiniert sind, ihr Land, ihre Gegend zu verlassen, weil ihnen am ehesten zugetraut wird, woanders genug Geld zu verdienen, um mehr Leute zu unterstützen. Das heißt, da ist schon mal ein Schichten- oder Klassenphänomen mit bei. Genauso wird es sich verhalten bei dem Brain Drain, auf den ich auch nicht zurückkommen werde. Das heißt, der internationalen Migration von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern insbesondere. Und zur Ökonomie der Migration gehört auch die Frage, wer eigentlich daran verdient, ob materiell oder ideell. Also von der Schlepperbande bis zur rechtspopulistischen Partei oder Splittergruppe, die anhand des oder aus dem Phänomen Migration Kapital schlagen. Zweite Kernthese ist, dass ich glaube, dass diese ökonomisierten Wanderungsbewegungen hier in dieser Gesellschaft begleitet sind von Abwehrdiskursen. Die meisten von Ihnen werden sich wahrscheinlich noch erinnern an den Spruch Kinder statt Inder, der also einmal gewählt worden ist, als es darum ging, qualifizierte Menschen aus Indien nach Deutschland zu locken. Das Thema Armutseinwanderung hat Bernd Löffler eben schon erwähnt. Das ist eins, da geht es also immer darum, das müssen wir begrenzen. Genauso wie in Asyldebatten, die immer wieder in Konjunkturen so hochkommen. Da geht es auch gerade darum, wenn Sie sich die Situation von Menschen aus Serbien und Mazedonien angucken, die sollten visumsfrei oder konnten seit 2009 visumsfrei nach Deutschland einreisen, weil daraus eine Zahl von Menschen entstanden ist, die hier Asyl beantragt haben, ist da relativ schnell relativ großer Druck aufgebaut worden. Und nicht zuletzt, das würde ich auch zu den Abwehrdiskursen zählen, gehört für mich die Integrationsdebatte in diesen Kontext, die also sagt, es ist schön und gut, dass wir ein Einwanderungsland sind, aber da ist eine ganze Menge im Argen. Und zwar nicht nur bei den Leuten, die gerade eingewandert sind oder letzte Woche, sondern auch bei denen, die jetzt in der dritten Generation hier leben. Die dritte Kernthese wäre, dass im Gegensatz oder im Widerspruch zu diesen Diskursen es eine reale Notwendigkeit gibt für Migration, gesellschaftlich wie ökonomisch, dass Einwanderung also, so sehr sie abgelehnt und bestritten wird, tatsächlich etwas Notwendiges ist. Ein- und Auswanderung sind altbekannte Phänomene. Auch das hat Bernd gerade gesagt. Wenn Sie sich daran erinnern, das haben Sie, also zumindest in meiner Generation haben das alle schon mal gehört, vor 200 Jahren in den USA hat zur Debatte gestanden, ob da Deutsch zur Amtssprache wird oder nicht. Und bei der Abstimmung hat sozusagen an einer Stimme gefehlt. Deswegen ist es Englisch geworden. Das ist ein Mythos, der hält sich seit 200 Jahren. Zumindest, wie gesagt, in meiner Generation war er noch da. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen den auch kennengelernt haben. Wenn man sich anguckt, wie Hamburg als Großstadt und vor allem als Hafen aufgebaut ist, sieht man auch da, dass Auswanderung ganz auch architektonisch ganz große Auswirkungen hat oder hatte in Bezug auf deutsche Städte. Das wird für andere Häfen auch zutreffen. Ein interessanter Fakt ist, dass zwischen 2002 und 2011 die Bevölkerungszahl in Deutschland rückläufig war. Das ist was, was bei so Einwanderungs- und vor allem Einwanderungsverhinderungsdebatten häufig nicht gesagt wird, weil es auch nicht so produktiv ist, das in dem Kontext zu sagen. Das heißt, jedes Jahr haben mehr Leute Deutschland verlassen, respektive sind gestorben und nicht nachgeboren worden, als welche, die nach Deutschland kamen. Erst 2011 hat es einen kleinen, wie nennt man das, wenn etwas nicht rückgängig ist? Eine kleine Zunahme gegeben. Da kommen wir gleich zu. Der dritte Punkt auf der Folie sagt, das Spannungsfeld zwischen der Anerkennung seit 2005. 2005 ist ein wichtiges Jahr, weil da das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten ist. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen der Anerkennung von Deutschland als einem Einwanderungsland und de facto eine Verleugnung. Dazu komme ich gleich mit ein paar Zitaten. Dazu zähle ich insbesondere aber auch den Fachkräftemangel, den ich jetzt nicht mit einem Zitat hier belege. Ich glaube, es ist wichtig, da zu sagen, dass in diesem Spannungsfeld eine Erwägung immer die zentrale Rolle spielt, nämlich wer nutzt was, was rechnet sich. Wer kann also hier sein, legitimerweise, und wer sollte es nicht. Das wird seit Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Wiedervereinigung, hat das angefangen, als das Phänomen Rechtsextremismus großartig besprochen wurde. Seit Anfang der 90er Jahre ist das so ein Phänomen, dass man sagt, Mensch, Einwanderung ist eigentlich ganz gut, respektive Rassismus und Rechtsextremismus, Neonazismus sind schlecht. Sie sind aber etwa nicht schlecht, weil sie politisch schlecht sind oder ideologisch schlecht sind oder weil sie historisch in einer Linie stehen, die also absolut abzulehnen ist, sondern sie sind deswegen schlecht, weil es dem Standort Deutschland schadet. Das war tatsächlich Anfang der 90er Jahre so, wo die Sorge um Handel und Standortvorteile in Form von Investitionen besonders wichtig war. Wenn Sie sich erinnern, vor anderthalb Jahren ungefähr, als die Serie der NSU-Morde als NSU-Morde aufgeflogen ist, fand Angela Merkel, dass diese NSU-Morde eine Schande sind für Deutschland. Sie sind etwa nicht ganz traurig für die Angehörigen oder da muss also irgendwie was gemacht werden gegen Neonazismus, sondern Deutschland ist das, um das es geht. Da würde ich sagen, in diesem Spannungsfeld bewegen sich alle Debatten um Migration in Deutschland. Nicht zuletzt glaube ich, dass es einen Unterschied gibt, den man dick genug gar nicht unterstreichen kann, zwischen dem, was die Realität ist von Migration, von Einwanderung wie von Auswanderung. Wie gesagt, die beiden Phänomene halten sich relativ die Waage seit 2002. Dass die Realität abweicht von der Art, wie über sie gesprochen wird in den Medien. Ich glaube, dass in den Medien und im öffentlichen Bewusstsein es hauptsächlich darum geht, Skandalnachrichten zu bringen, dass diejenigen, die sich da äußern, insbesondere sich äußern, indem sie sagen, das, wie es ist, ist eigentlich ganz gut. Ein paar Leute sind jetzt also auch da, die stören ein bisschen das, wie es sonst ganz gut wäre. Und insbesondere glaube ich, dass in diesem Unterschied zwischen der Mediendebatte oder dem Mediendiskurs und der Realität ein Phänomen auftaucht, das letzte Woche hier auch schon besprochen wurde, dass nämlich ganz viele Fragen, insbesondere soziale Fragen, kulturalisiert werden oder auf Religion zurückgeführt werden. Das hat Herr Masiek zum Teil haben es Leute aus dem Publikum gesagt, aber es hat auch Herr Masiek gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Das heißt, Kultur und Religion sind in den Fokus getreten. Wir sehen hier ein paar Beispiele für das, was ich eben Unterschied Mediendiskurs Realität genannt habe. Alice Schwarzer war eine derjenigen, die unbedingt ein Buch schreiben musste über ihr Unbehagen mit dem Islam. Sie ist aber längst nicht die Einzige. Davon gibt es also einige. Bei der Fernsehsendung Hart aber fair hat es eine Umfrage gegeben, darf man so zugespitzt formulieren, wie Sarrazin es getan hat. Sie sehen, dass 87% derjenigen, die sich da beteiligt haben, finden ja. Das, was Sarrazin so zugespitzt formuliert hat, ist unter anderem, Sie können das auf der Leinwand nicht sehen, ich lese es vor, ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Die Liste ließe sich ganz lang fortsetzen mit rassistischen, antisemitischen, sexistischen Aussagen. Die Umfragewerte bei der Sendung Hart aber fair sprechen da für sich, glaube ich. Ein anderer Zeitgenosse ist der Berliner Bezirksbürgermeister Bischkowski, der sagt, hinzu kommen die kommt die neue Welle des einwandernden Bulgaren und Rumänen, die ebenfalls im öffentlichen Raum sichtbar sind, das ist ein großes Problem, die ebenfalls im öffentlichen Raum sichtbar sind und zum Teil äußerst aggressiv mit der einheimischen Bevölkerung umgehen. Hier kommen nur noch zwei Zitate. Das eine ist vom damaligen Bundesinnenminister Rudolf Seiters. Der hat kurz nach den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, die kann man auch als Pogrome bezeichnen, wo die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge, wo also Roma insbesondere betroffen waren und ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen, da hat es immense Ausschreitungen gegeben, ist ein Haus in Brand gesteckt worden, wo Menschen drin waren. Dem fiel stellvertretend für die Bundesregierung ein, wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, weil die ja daran schuld sind, dass ihre Heime angezündet werden, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. Ich hoffe, dass die letzten Beschlüsse der SPD, sich an einer Grundgesetzänderung zu beteiligen, endlich den Weg freimachen. Muss ich tatsächlich vorstellen, im historischen Kontext, ja, also in einer ganzen Serie von Brandanschlägen, Morden, Friedhofsschändungen, Synagogen und sonstigen Gebäudebeschädigungen fällt der Bundesregierung ein, dass das Asylrecht eingeschränkt werden muss. Das ist ein bisschen jünger, und zwar vom letzten Herbst, einen Tag, nachdem die Bundesregierung das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas eröffnet hat, sagt der Bundesinnenminister, wer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, soll künftig eine abgesenkte Barleistung erhalten. Es geht hier um Flüchtlinge und Asylsuchende. Aber Abwicklung innerhalb kürzestmöglicher Zeit bleibt das Ziel. Das ist eine Forderung, die insbesondere Leute aus Bulgarien und aus Serbien und Mazedonien trifft. Wie gesagt, seit 2009 visumsfrei eigentlich die Einreise. Aber weil so viele Roma aus den beiden Ländern hierher gekommen sein sollen, hat die Bundesregierung seitdem immensen Druck auf diese Länder aufgebaut, um eben ihre Roma dort zu behalten. Der Hintergrund für diese Kulturalisierung und Religiosisierung, den würde ich sehen, in der Theorie, die Anfang der 90er Jahre entstanden ist, die also sagt, nach dem Ende der Blockkonfrontation clashen jetzt also überall auf der ganzen Welt Kulturen gegeneinander. Das heißt, es gibt so ein Phänomen, dass ganz große Kulturräume Feindschaften zueinander unterhalten. Der Huntington, der maßgeblich diese Theorie entwickelt und unterfüttert hat, sagt, dass der Hauptkonflikt, die meisten Hauptkonflikte zwischen der islamischen Welt, was hier also so gelb-ocker dargestellt ist, und der westlichen Christenheit in der Zukunft passieren werden. Und auf ökonomischem Gebiet ebenfalls zwischen der westlichen Christenheit und dem chinesischen Kulturraum da, ich weiß nicht, ob das als rosa erkennbar ist. Das ist eine Theorie, die sich seit Anfang der 90er Jahre meines Erachtens durchgesetzt hat. Das heißt, alle Leute, die aus einer so einer Weltregion kommen, teilen also eine Kultur, insbesondere eine Religion. Das heißt, da wird behauptet, es gibt eine Verbindung zwischen dem Territorium und den kulturellen oder religiösen Praxen, die da existieren. Und die andere, meines Erachtens irrsinnige Behauptung, die da drin steckt, ist, dass diese Kulturräume eben religiös sind und insbesondere homogen religiös sind. Wenn Sie sich angucken, die Auseinandersetzung zwischen Iran und Saudi-Arabien, vielleicht noch der Türkei, innerhalb dieser islamischen Welt, wenn Sie sich angucken, das hat Herr Masiek letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass in Indonesien die meisten Muslime leben, was gar kein arabisches Land ist oder nicht die Türkei ist. Wenn Sie sich angucken, dass in Indien mehr Muslime leben als in der Türkei, ist das eine komische Feststellung sozusagen. Aber trotzdem, und das ist mir auch beim Hören der letzten Vorlesung ein bisschen aufgefallen, trotzdem sitzt diese Vorstellung, es gäbe so ein Phänomen wie die islamische Welt oder die westliche Christenheit, also keinen Unterschied zwischen den USA und Westeuropa etwa, oder als gäbe es nicht die deutsche Dominanz innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, es gäbe diese ganz großen Kulturblöcke. Das sitzt tief. Das sitzt tief, wenn so Fragen gestellt werden wie, was sagt denn eigentlich der Islam zu Homosexualität? Wie ist denn das bestellt mit der Situation von Frauen im Islam? Oder, und das ist das dritte Thema, es sind regelmäßig diese drei Themen, wie ist denn das eigentlich mit der Judenfeindschaft bei den Muslimen? Ne? Also wenn Sie sich angucken von dem Einbürgerungstest in Baden-Württemberg, das war ein so ein Kristallisationspunkt, wo diese Themen aufkamen, bis in die letzte Talkshow, als es die Sexismusdebatte gab, immer ist also das Phänomen, der Islam sei besonders patriarchal, besonders zurückgeblieben, besonders rückwärtsgewandt. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass wer auch immer nicht Islam ist, besonders aufgeklärt, besonders zivilisiert, besonders fortschrittlich und so sei. Ich glaube, dass die tatsächlich, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, also diese Aufteilung der Welt, die ohne ökonomische Erwägungen im Wesentlichen auskommt. Übrigens für ganz viele Fehler, die hier im Diskurs passieren. Da kommt nicht vor beispielsweise Kolonialismus oder Nachkolonialismus, also etwa das Verhältnis zwischen einem reichen Norden und einem nicht reichen Süden, was meines Erachtens extrem wichtig wäre, um zentrale Probleme unserer Gegenwart zu verstehen. Da kommt nicht vor die Ausbeutung von Natur und Menschen, die Zerstörung auch von Natur, sondern da kommt vor, ach, wir wollen aus der Atomenergie aussteigen, weil wir den Boden, den Wald oder so schützen wollen. Da kommt niemals aber vor, wo wird denn eigentlich Uran abgebaut und unter welchen Bedingungen wird Uran abgebaut? Wer sind denn die Leute, die da in den Minen stehen und was passiert mit denen, wenn die wie alt sind? Ne, das ist so die Vorstellung, also hier, wir haben gelernt, aus der Atomkraft müssen wir aussteigen, ganz wichtig. Die globale Dimension, die extrem asymmetrisch ist in ganz vielen Fragen, seit dem Kolonialismus auch nicht weniger asymmetrisch meines Erachtens, oder nicht wesentlich weniger asymmetrisch, wird in so einem Modell, wo es um Kulturen geht und insbesondere um Religionen auch noch, komplett ausgeblendet. Fataler Fehler meines Erachtens. Das heißt, was ich versucht habe, mit den Zitaten vorhin zu zeigen und insbesondere, indem ich nicht Leute aus dem Neonazi-Spektrum ausgewählt habe, ist, dass ich glaube, dass das Thema oder die Themen, die als Migration oder Integration zusammen abgehandelt werden, allgegenwärtig sind. Ich glaube, dass an der Feststellung, dass Migration muslimisiert wird oder eben auf Religion fokussiert, eine ganz richtige ist. Ich weiß das aus der eigenen Praxis, dass die Realitäten von russischsprachiger Einwanderung aus Osteuropa, von Einwanderungen aus dem Balkan, sei denn sie ist aus Kosovo oder Bosnien, das heißt, die ganze Einwanderung aus Gegenden, die nicht muslimisch sind, unsichtbar wird. Es gab eine Zeit lang mal so ganz viele Zeitungsartikel, dass ganz viele Aussiedler und Aussiedlerinnen zurück wollen. in das Land, wo sie hergekommen sind, weil sie hier als Russen gelabelt werden und eigentlich gar nicht so willkommen sind, wie sie dachten, dass sie es seien. So ein Phänomen taucht mal auf und verschwindet dann wieder. Das, was im Fokus steht, ist tatsächlich Integration im Zusammenhang mit Migration, und diese wird verstanden als türkisch, arabisch, vielleicht kosovarisch und bosnisch noch. Aber das sind sozusagen die Gruppen, die da im Mittelpunkt stehen. Und zwar im Mittelpunkt stehen nicht nur mit diesen Fragen wie Frauen, Schwule, Umgang mit Juden und Jüdinnen, sondern wo auch beispielsweise Kriminalisierung passiert, wo also Forschungen stattfinden, wie von dem renommierten Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, wo erforscht wird, wie verhält es sich eigentlich mit dem Zusammenhang von Ethnizität, Religion und zur Neigung und der Neigung zur Kriminalität. Was eigentlich Irrsinn ist, würde ich sagen, mit meinem eingeschränkten Verstand. Aber diese Dinge sind tatsächlich allgemein und üblich und akzeptiert in der Mitte und in der Mehrheit dieser Gesellschaft. Das halte ich für ein Problem. Dass es da so wenig Widerworte gibt, hat auch vielleicht damit zu tun, dass nicht deutsche respektive nicht weiße Stimmen in diesen Debatten regelmäßig abwesend sind. Unter den Journalisten und Journalistinnen ist es so 2%, glaube ich, Leute mit Migrationshintergrund oder mit einem nicht deutschen Hintergrund. In zentralen anderen Bereichen ist es nicht anders. Im Schuldienst etwa, wenn Sie sich angucken, in den sogenannten Brennpunktgebieten, die es in jeder westdeutschen Großstadt gibt, 100%, 98%, 85% Schulkinder mit Migrationshintergrund, 1%, wenn Sie Glück haben, Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Das sind ganz viele Unstimmigkeiten oder so. Und ich glaube, dass dieses Reden über andere maßgeblich deswegen so gut funktioniert, weil es keine Repräsentation gibt, weil es keine gerechte Repräsentation von, nennen wir sie mal Minderheiten für den Augenblick, in wichtigen Institutionen gibt. Das bringt mich auf ein anderes Thema, das ich nur ganz kurz behandeln will für den Augenblick. Lustige Überschrift: immer mehr Migranten sind nicht selbst zugewandert. Das ist ein total logischer Satz, der eingängig verständlich ist, der aber an sich total schlimm falsch ist. Wenn Sie sich die Bedeutung vom Wort migrieren, also wandern und so, vergegenwärtigen, immer mehr Leute, die wandern, wandern gar nicht. Ja, das ist eine ganz komische Behauptung, aber dieses Wort von den Migranten, damit ist gemeint Leute, die also irgendwie in ihrer Familie ein oder zwei Elternteile haben, die aus einem Ausland kommen oder vielleicht sogar Großeltern. Das ist sozusagen das, wie weit das Bewusstsein reicht, dass wir da nicht weiter sind in dieser Gesellschaft, halte ich für ein Grundübel. Wir haben das überspringe ich mal. Ich hatte vorhin schon gesagt, 2011 war das erste Jahr, wo es wieder eine Bevölkerungszunahme gab, 92.000 Menschen, also eine ganz minimale Zunahme. Was vielleicht hier nur wichtig ist, ist, dass diese Zunahme sehr unregelmäßig verteilt ist in Deutschland, während hauptsächlich westdeutsche Bundesländer profitieren von der Zunahme, sind in allen ostdeutschen Bundesländern, insbesondere in Thüringen, Abwanderungsbewegungen nach wie vor zu sehen. Das heißt, Thüringen ist eins der Bundesländer, was am meisten Bevölkerung verliert, aber genauso Sachsen-Anhalt und Sachsen. Berlin ist das einzige halbwegs ostdeutsche Land, wo eine Bevölkerungszunahme zu verzeichnen war. Die Definition, die der Mikrozensus wählt für Migrationshintergrund, das wäre wahrscheinlich für den Augenblick die sozusagen übliche und gangbare Definition, ist zu sagen, zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen alle nach 1949, also nach den beiden Staatsgründungen, auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Das ist total kompliziert. heißt im Wesentlichen, dass Leute, die einen Elternteil haben, das im Ausland geboren ist oder die selber im Ausland geboren sind, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, als mit Migrationshintergrund gezählt werden. Mit dieser Zählung, können Sie das da hinten sehen? Gerade so. Also der Mikrozensus kommt auf einen Anteil von 19,5% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und dann spalten die das nochmal auf in Leute, die als Ausländer oder Ausländerin hier leben, das heißt mit einer anderen Staatsangehörigkeit als der Deutschen, und auf Leute, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber eben Migrationshintergrund besitzen. Das ist ungefähr halb-halb. Jetzt komme ich eigentlich oder hoffentlich zu dem Hauptteil meines Vortrags. Ich habe ein paar Gruppen ausgewählt. Ich hatte vorhin gesagt, ich würde von Wanderungsbewegungen sprechen. Ich habe ein paar Gruppen ausgewählt, auf die ich ein bisschen stärker gucken möchte. Die erste hieß früher Aussiedlerinnen und heißt heute immer noch Spätaussiedlerinnen. Das sind diejenigen, die eigentlich die größte Einwanderungswelle nach Deutschland darstellen. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa, zum Teil aus Asien, in das zerstörte Deutschland, das Restterritorium zurückgekommen sind. Und geht so von 15 Millionen aus mittlerweile, die da gekommen sind und die auch nach den beiden Staatsgründungen weitergekommen sind. Und das hat bis 1990 immer abgenommen, nach 1990 aber dann durch die Transformationsprozesse in der ehemaligen Sowjetunion in Osteuropa dann wieder zugenommen. Die Schrader-Stiftung hat bei den Aussiedlern und Aussiedlerinnen oder unter Aussiedlern und Aussiedlerinnen eine Studie gemacht, und das, was sie festgestellt haben, ist, dass die überwiegende Zahl gesagt hat, ihr Hauptmotiv für die Übersiedlung war es, bessere Chancen für sich bzw. für ihre Kinder in einem wohlhabenden Land zu haben. Das heißt, je später, je weiter nach dem Zweiten Weltkrieg Leute hierher gekommen sind als Deutschstämmige, desto mehr war es nicht, wir sind von den Nachbarn nicht gelitten, weil wir der Komplizenschaft mit dem Zweiten Weltkrieg bezichtigt werden oder so, sondern wir suchen uns eine bessere Zukunft in einem Land, das wohlhabend ist. Das korrespondiert übrigens auch mit Deutschkenntnissen. Je weiter weg wir vom Zweiten Weltkrieg kommen in Richtung der Gegenwart, desto schlechter sprechen Leute Deutsch. Viel häufiger sprechen sie etwa Russisch. Warum ich finde, dass die Aussiedler und Aussiedlerinnen eine wichtige Gruppe sind, die werden bei Migration häufig außen vor gelassen, ist, dass die extrem gut uns zeigen, wer in Deutschland als Deutsch gilt. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn es ist nicht so, dass als Aussiedler bzw. Spätaussiedlerinnen Leute hierher kommen, die früher mal eine deutsche Staatsbürgerschaft besessen haben, also seit 1871 zu den sogenannten Reichsdeutschen gehört haben, sondern die Vorstellung ist, dass da auch Volksdeutsche sind, das heißt Leute, die seit mehreren hundert Jahren irgendwo anders leben, im ehemaligen Jugoslawien, in Rumänien, in Asien, die aufgrund ihrer deutschen Herkunft das Recht haben, hierher zu kommen, weil sie zum deutschen Volk, in Anführungszeichen, dazu gehören. Ich glaube, dass diese sozusagen diese Vorstellung von Deutschsein, die auch im Wesentlichen lange Zeit über Blut vermittelt ist, zu einem Teil dafür verantwortlich ist, dass wir heute so viele Auseinandersetzungen über Identität in diesem Land haben. Über wer ist Deutsch, was ist Deutsch, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu, wer entscheidet eigentlich darüber, wer zu den Deutschen zählt und wer nicht. Die Aussiedlerinnen und Aussiedler oder die Spätaussiedlerinnen und Aussiedler sind übrigens welche, die genauso wie andere Migrantinnen und Migranten, wenn sie nach Deutschland gekommen sind, maßgeblich in Gegenden gegangen sind, wo ihre Familie oder soziale Netzwerke bereits vorhanden waren. Das heißt, wo eine parallele ökonomische, soziale, emotionale, psychologische Unterstützungsfunktion da war, weil natürlich ganz viele von ihnen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, nachdem sie hierher gekommen sind. Erst 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz sind Aussiedlerinnen und Aussiedler bzw. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler mit anderen Migrantinnen und Migranten gleichgestellt worden vorher. Wie gesagt, aufgrund ihres Deutschseins, das sich auf eine ehemalige Staatsbürgerschaft oder auf das Blut zurückführen ließ, hatten die relativ viele Privilegien, was Sprachkurse angeht, was Unterbringung angeht, etc. Die zweite Gruppe, genauso wie, würde ich sagen, wie die Gruppe der Aussiedlerinnen und Aussiedler, sind diejenigen, die als Gastarbeiter oder Gastarbeiterinnen lange Zeit, vielleicht zum Teil bis heute, benannt wurden. Das heißt, Leute, die hierher gekommen sind, hierher heißt früher nach Westdeutschland oder nach Ostdeutschland, um eine Arbeit aufzunehmen, temporär, um dann wieder wegzugehen. Das heißt, ein befristeter Aufenthalt, der nicht darauf zielte, hier irgendwie Wurzeln zu lassen und Kinder zu zeugen und über Generationen hier zu leben und hier zu sterben, sondern die Vorstellung, ich gehe dahin, ich arbeite ein paar Jahre, dann gehe ich weg, respektive auf der staatlichen und wirtschaftlichen Seite in Deutschland. Die kommen für 2 Jahre oder 6 Jahre hierher und gehen dann wieder. Das erste Anwerbeabkommen für Gastarbeiterinnen wurde 1955 schon mit Italien geschlossen. 5 Jahre später mit Spanien und Griechenland. Wo es interessant wurde, ist aber nach dem Mauerbau, als nämlich der Zufluss von Arbeitskräften aus Ostdeutschland, Ostberlin, zum Teil auch aus Polen und der Tschechoslowakei versiegte über Westberlin, wurde es notwendig, für die boomenden Industrien Westdeutschlands Arbeitskräfte zu bekommen, relativ schnell. Sodass 61 mit der Türkei, 63 mit Marokko, 64 mit Portugal und mit vielen weiteren Ländern dann solche Anwerbeabkommen geschlossen wurden, beziehungsweise dass diese Länder erlaubten, dass Leute in die ihren Ländern angeworben werden. Das ist ein ganz wichtiger Umstand, dass da eine individuelle Anwerbung von Personen erfolgt ist. Das wird sich gleich, wenn ich auf die DDR gucke, als großer Unterschied erweisen. Als Ergebnis von Rezessionen und insbesondere der Ölkrise 1973 ist 1964 der Anwerbestopp verhängt worden, sagen wir mal. Das heißt, es fand keine weitere Anwerbung von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen statt. Etwas, das bis heute gilt übrigens, das ist nie aufgehoben worden. De facto aber ist über den Ehegattennachzug oder den Nachzug von Kindern Deutschland, Westdeutschland in den 1980er Jahren immer noch trotz Anwerbestopp prozentual weit vor den USA, Neuseeland, Australien, Mexiko, Brasilien, den klassischen Einwanderungsländern gewesen, was die Zahl von Einwanderungen angeht. Das heißt, trotz aller Beteuerungen der Kohl-Regierungen, die da quasi die 80er Jahre immer am Start waren, ist Westdeutschland prozentual längst ein Einwanderungsland gewesen. Bis 2005, wie gesagt, hat das gedauert, dass mit dem Zuwanderungsgesetz da ein Eingeständnis gefolgt ist. Die Leute, die da als Gastarbeiterinnen vor allem, als Frauen zuerst gekommen sind, beziehungsweise dann später auch als Männer, haben häufig schwere Arbeiten erledigt, haben im Schichtsystem gearbeitet und am Fließband gearbeitet. Alles Sachen, wo die Arbeitgeberseite, wenn sie deutsche Arbeitskräfte hätte haben wollen, Zugeständnisse hätte machen müssen. Das heißt, wahrscheinlich einen höheren Lohn hätte zahlen müssen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass da Leute aus ökonomischen Gründen hierher gekommen sind, weil die dachten, ich gehe da mal 3 Jahre hin, spare ein bisschen Geld, kaufe mir dann in der Heimat ein Haus oder ein Moped, sondern tatsächlich kam es auch der Arbeitgeberseite sehr zugute, dass da Leute waren, die bereitwillig Arbeiten gemacht haben, die andere Arbeitskräfte, nämlich deutsche Arbeitskräfte in Deutschland, zu dem Preis nicht verrichtet hätten. In der DDR hat es ein ähnliches Modell gegeben. Es hat länger gedauert, als im Westen, weil man zuerst dachte, mit dem Mauerbau wird, also das Phänomen Republikflucht in Anführungszeichen, ist jetzt aufgehoben. Das heißt, der Wegstrom von Arbeitskräften ist erstmal aufgehalten. Das war eine Vermutung, die da lange herrschte. Die andere Vermutung war, oder Bedenken, die es gab, waren in Polen insbesondere, die mehr Arbeitskräfte hatten, als sie einsetzen konnten. Wie wirkt das denn im Ausland, wenn in Polen nicht genug Arbeitsplätze eingerichtet werden können, wenn also ein Teil der Bevölkerung verkauft wird in ein anderes sozialistisches, zwar Bruderland? Deswegen hat es da große Bedenken gegeben. Deswegen ist dieses Phänomen der Vertragsarbeit ein bisschen später, hat das erst ein bisschen später eingesetzt. In dem Diagramm sehen Sie, dass ein bisschen unter 100.000, also 94.000 etwa Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR zuletzt waren, 1989 zwei Drittel davon aus Vietnam, sehr viele davon Frauen, die in der Textilindustrie arbeiteten. Im Unterschied zu Westdeutschland war es in der DDR allerdings so, dass da zwischenstaatliche Verträge geschlossen wurden. Das heißt, der Staat, aus dem die Leute kamen, garantierte, dass nach 2 Jahren oder 6, also 2 bis 6 Jahren, die Leute zurückgenommen werden. So blöde das klingt, so war es wohl auch. Genauso wie garantiert wurde, dass wenn Frauen schwanger werden, sie das Land verlassen werden. Es war nicht vorgesehen, dass Leute hier geboren werden, zur Schule gehen, irgendeine Form von Eingliederung stattfindet. Genauso wie es nicht vorgesehen war, dass da ein Familiennachzug stattfindet. Und dadurch, dass da sozusagen eine staatliche Verpflichtung hinterstand, war das ein ganz anderes System als in Westdeutschland, wo es hauptsächlich individuelle Anwerbungen, auch Familiennachzug und Kinder und sowas gab. Habe ich noch 2 Minuten? Höchstens, okay. Dann kommen wir, ich werde den ganzen Schlussteil dann nicht sagen. Die nächste Gruppe, die ich ausgewählt habe, Asylbewerberinnen, Asylbewerber, ist ein bisschen falsch gelabelt. Es gibt nämlich 2 verschiedene Arten, das zu werden, was hier Asylbewerber oder Asylbewerberin heißt. Nämlich einmal unter Berufung auf das Grundgesetz, den Paragraphen 16a, wo also steht, alle politisch Verfolgte können in den Genuss des Asylrechts kommen. Und dann gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention, die einen wesentlich weiteren Flüchtlingsbegriff hat. Das sind die beiden Arten, die in Deutschland sozusagen dazu führen, dass Leute aufgrund von Verfolgung in ihrem Heimatland ein Bleiberecht erhalten können. Die Tatsache ist allerdings, dass Artikel 16 des Grundgesetzes, Artikel 16a jetzt, vor ungefähr 20 Jahren, Ende Mai, am 26., also vor 20 Jahren relativ genau eingeschränkt worden ist. Ich hatte das vorhin gesagt, nach den Ausschreitungen oder Pogromen von Rostock-Lichtenhagen ist die Bundesregierung darauf gekommen, wir könnten ja mal das Asylrecht einschränken und den Neonazis damit ein Stück entgegenkommen, damit die aufhören, da Leute zu ermorden und Brandsatzungen zu machen. Und seitdem gilt, dass wer aus einem EU-Land kommt oder über ein sicheres drittes Land, also nicht das Heimatland, sondern etwa über Frankreich als EU-Land oder über die Schweiz, darf in Deutschland kein Asylrecht, darf keinen Asylantrag stellen. Wer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, darf in Deutschland keinen Asylantrag stellen. Das heißt, de facto ist 1993 das Asylrecht eingeschränkt worden. Allerdings zu einer Zeit, als Deutschland mit der Grenze nach Polen selber noch EU-Außengrenzen hatte. Heute liegt Deutschland mitten in der EU. Das heißt, die Vorstellung, dass Leute über ein nicht sicheres drittes Land nach Deutschland kommen können, ist absurd, sei denn sie fallen vom Himmel aufgrund irgendwelcher Zufälle. Das heißt auch, dass die Zahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aufgrund des Grundgesetzparagrafen rapide abgenommen hat, von 400.000 etwa Anfang der 90er Jahre auf heute keine 40.000, wobei die Anerkennungsrate bei unter 1% liegt. Das heißt, de facto gibt es in Deutschland tatsächlich aufgrund des Grundgesetzparagrafen 16a gar kein Asyl mehr. Die Grundlage, die es gibt, ist die Genfer Flüchtlingskonvention, die, wie gesagt, einen weiteren Flucht- und Flüchtlingsbegriff hat, die allerdings immer unzeitgemäßer wird. Und das ist ein bisschen das Problem, weil die Konvention, als sie in den 50er Jahren entstanden ist, vor dem Hintergrund A, des Nationalsozialismus entwickelt worden ist, um internationalen Standard zu definieren für Leute, die keinen diplomatischen Schutz haben von ihrem Heimatland, und B, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Beides sind jetzt Phänomene, die gar nicht mehr existieren. Das heißt, es geht nicht mehr im Wesentlichen um europäische Flüchtlinge, Nationalsozialismus, Blockkonfrontation, sondern es geht um andere Flüchtlinge, die aus Ländern kommen, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, weil die nämlich Kolonien waren und gar nicht an irgendeinem Tisch hätten sitzen und verhandeln können mit den europäischen Mächten. Das heißt, diese ganzen Phänomene von Umweltkatastrophen, Bürgerkriegen, Hungersnöten oder der ganz meines Erachtens ganz verständliche Wunsch, ein anständiges Leben zu führen und ein auskömmliches Leben zu führen, ist überhaupt nicht vorgesehen in der Genfer Konvention. Die ist in vielen Fragen veraltet. Sie kann nicht auf zeitgemäße Phänomene meines Erachtens gute Antworten geben. Genauso übrigens wie das wird jetzt das Letzte sein, was ich sage. Genauso wie das Phänomen, dass mittlerweile zahlreiche, fast alle Länder im Westen und im Norden Europas der EU angehören und mittlerweile sozusagen Außengrenzen der EU im Mittelmeer, im Atlantik und zwischen Griechenland und der Türkei mit einem Fluss verlaufen, wo die Europäische Grenzschutzagentur, nennen wir sie mal Frontex, zuständig ist. Das heißt, da wird im Prinzip bereits sortiert, wer kommt wohin oder wer kommt wo nicht hin. Das heißt, das Durchkommen etwa nach Deutschland ist quasi ausgeschlossen, weil Deutschland eben und als mächtiges EU-Land sein Grenzregime bis nach Griechenland, Zypern, Spanien, Italien ausgelagert hat. Ich habe gerade letzte Woche die Zahlen erfahren, was kriegt Griechenland von der EU für den Umgang mit den Flüchtlingen, die da zahlreich sind, weil eben das ein Land ist, das sich anbietet als Erstankunftsland. 4 Millionen Euro kriegt Griechenland dafür, dass es mit 1 Million Flüchtlingen umgehen muss, die andere europäische Länder nicht wünschen. 200 Millionen, also 50 Mal mehr, bekommt Griechenland dafür, dass es seine Grenzen dicht macht, dass also nicht weitere Flüchtlinge auf die Inseln oder auf das Festland über die Türkei kommen. Das sind so ein bisschen die Prioritäten, die innerhalb der EU gesetzt werden, wo es natürlich eben darum geht, zu sagen, bestimmte Leute sind hier erwünscht, dann nämlich, wenn sie nützlich sind, und andere Leute sind hier nicht erwünscht. Stoppe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, dann zunächst erst einmal vielen Dank für die dann doch vielen Informationen und Aspekte, die in der relativ kurzen Zeit angesprochen wurden. Wir haben jetzt so mit Blick auf die Uhr noch ungefähr eine halbe Stunde, um Verständnisfragen oder auch Diskussionsfragen zu stellen. Jetzt so die Frage an dich als Referenten, wollen wir die Fragen sammeln oder gleich in die Diskussion dann direkt drauf antworten? Wenn wir sie sammeln, brauche ich einen Stift, um sie aufzuschreiben. Ja, dann würde ich jetzt quasi eröffnen. Ich komme dann einfach mit dem Mikro zu der Person. Ja, also ich möchte meine Frage zu dem Argument vorhin stellen, und zwar, dass in verschiedenen Institutionen in Deutschland die Verhältnismäßigkeit zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und den Deutschen so gestaltet ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich kaum einbringen können. Gibt es da seitens von Ihnen konkrete Lösungsvorschläge, wie diese Ungerechtigkeit oder Unverhältnismäßigkeit behoben werden könnte? Weitere Fragen? Ja, Sie haben ja jetzt zuletzt über den Punkt Grenzen gesprochen, auch Europa, wie sich Europa immer mehr abschottet gegenüber Flüchtlingen. Ich sehe das auch als ein sehr großes Problem. Aber Sie haben ja auch selber gesagt, die Armutswanderung kann letztlich hier in Europa meiner Meinung nach nicht gelöst werden. Natürlich muss man diese Länder weiter stärken und da auch mehr Entwicklungshilfe betreiben. Nur, was ist Ihre Alternative zu dieser Art von Abschottung, zu diesem Dichtmachen der Grenzen? Vielleicht auf die erste Frage tatsächlich zuerst eine Antwort. Die Standardantwort, die Sie überall, und zwar tatsächlich überall, auch in Sachsen, das vor kurzem erst ein Integrationskonzept erstellt hat, weil Sie Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz sind, mussten Sie jetzt mal, werden Sie selbst in Sachsen bekommen. Die heißt interkulturelle Öffnung. Das heißt, nichts und alles zugleich. Das heißt, es gibt irgendeine Form von Problembewusstsein, aber im Prinzip nicht wesentlich mehr als tatsächlich wieder die Festschreibungen auf irgendwelche Kulturen, die sind anders, werden also durch mich und meine Kultur, die das hier alles so gut organisiert hat, nicht angesprochen. Was kann ich machen, um die also auch noch hierher zu bekommen? Ich halte das für einen gangbaren Weg, das will ich gar nicht und überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass Verwaltungen, insbesondere Betriebe, sich öffnen, wie auch politische Parteien und Gewerkschaften. Das sind gar nicht manchmal so die besseren Orte. Dazu zählt auch meines Erachtens eine Einstellungspolitik. Das heißt, dass Leute, die aus ich mag das Wort Minderheiten nicht, aber ich sag's mal, die aus Minderheiten stammen, dass die eingestellt werden tatsächlich und dass da eine Form von Repräsentation in den Institutionen und Organisationen stattfindet. Warum ich das Wort Minderheiten allerdings nicht mag, ist meines Erachtens, dass es gar nicht darum geht, eine Minderheit zu sein oder eine Mehrheit zu sein, sondern es geht darum, wie diese Gesellschaft organisiert ist, was ihre Ideale sind. Wenn ich das mit einem sachfremden Beispiel illustrieren darf, man kann natürlich sagen, 50% der Leute am Arbeitsmarkt sollen Frauen sein. Wenn der Arbeitsmarkt und die Arbeitsweisen, die Wohnweisen, die Lebensweisen so organisiert sind, dass sie strukturell Frauen benachteiligen, dann wird es nicht damit getan sein, dass 50% derjenigen, die arbeiten, Frauen sind. Weil die Art zu wirtschaften, zu wohnen, zu leben, nach wie vor zu Ungunsten der Frauen läuft. Das heißt, sie haben zusätzlich eine Doppelbelastung. Viel mehr Frauen haben zusätzlich eine Doppelbelastung. Das heißt, es müsste darum gehen, tatsächlich die Gesellschaft als Gesellschaft zu verändern und beispielsweise eben auch darauf zu gucken, dass die deutsche Gesellschaft von jeher ja schon sehr verschieden in sich war. Seit 2000 Jahren fast ist belegt jüdische Gemeinden auf dem Gebiet, was heute Deutschland ist. Seit 500 Jahren oder 700 Jahren, da streiten sich die Weisen drüber, sind schwarze Menschen in diesen Territorien belegt. Seit 500 Jahren Sinti, seit 200 Jahren Roma. Es gibt wesentlich mehr Verschiedenheit in dieser Gesellschaft, als zugegeben wird. Und ich glaube, das wäre ein erster Schritt, so ein Eingeständnis, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Schwarzköpfe, die aus irgendeinem Ausland dazugekommen sind, irgendwie in was hineinzumogeln, das eigentlich schon ganz okay war, sondern zu sagen, wir sind seit jeher eine diskriminierende Gesellschaft und wir wollen jetzt einen Neuanfang machen und sagen, wir brauchen Diskriminierung nicht, sie schadet und sie schadet uns auch ökonomisch. Übrigens gibt es zig Studien zu, wie Diskriminierung als Nachteil wirkt. Das hieße, den Fokus zu nehmen von denen, die müssen sich integrieren auf hiesige Verhältnisse, die einschließend und ausschließend sind auf spezifische Weise und zu sagen, wir wollen einfach, dass hier möglichst diskriminierungsarmes Leben möglich ist. Das bezieht sich auf Hautfarbe, auf Sprache, auf Herkunft, auf weiß ich nicht, Geschlecht, ganz sicher, auf sexuelle Orientierung, auf Alter, auf Religion oder Nicht-Religion, also auf diesen ganzen Antidiskriminierungskanon. Ich glaube, das wäre wegweisender als zu sagen, es wäre gut und richtig, diese interkulturellen Öffnungsprozesse zu machen, wie gesagt, und es wäre auch richtig, Einstellungspolitik so zu gestalten, dass Leute aus strukturell benachteiligten Gruppen dort repräsentiert werden. Aber ich glaube, es ist eine Fokusverschiebung notwendig, die das Problem anders definiert, als wir es gewohnt sind. Und dazu braucht es leider die ganzen wirkmächtigen Organisationen und Personen, von denen ich eine Auswahl da am Anfang zitiert habe, die jetzt nicht so bereit scheinen, sagen wir mal, zu so etwas. Wenn ich so verstanden worden bin, dass ich sage, wir können die Armutseinwanderung hier nicht lösen, bitte ich das zu entschuldigen, ich habe das nicht gemeint. Ich kann sicher sagen, wir können die Armut in Südosteuropa und in Osteuropa nicht hier lösen. Auch übrigens nicht in anderen Weltgegenden. Ich glaube aber auch da wäre eine Fokusverschiebung notwendig, nämlich zu sagen, die europäischen, insbesondere die West- und die nordeuropäischen Länder haben über Jahrhunderte nennenswerte Teile dieser Welt zerstört, ökonomisch, ökologisch, humanitär. In jeder Frage, die Sie sich vorstellen können, sind immens große Schäden angerichtet worden, die bis heute nachwirken, auch nachwirken in sowas wie Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und anderen Ländern beziehungsweise der EU und anderen Weltregionen. Und da verdammt nochmal zu sagen, wir haben eine Verantwortung dafür, historisch wie aktuell, dass es ganz vielen Leuten auf dieser Welt sehr schlecht geht, hielte ich für notwendig. Das ist was, was die diese Flüchtlingsprotestbewegung, die seit anderthalb Jahren aus ganz Deutschland nach Berlin unterwegs war, sagt. Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Und ich halte das tatsächlich für eine ganz große Notwendigkeit, das zur Kenntnis zu nehmen. Und dann kann man über Angleichung von Lebensverhältnissen reden. Und dann kann man sagen, wen wollen wir hier eigentlich haben, die Hoch- oder die Niedrigqualifizierten, weil gerade das oder das offen ist auf dem Arbeitsmarkt. Aber auch da, wie gesagt, würde ich denken, braucht es zunächst eine Fokusverschiebung, die nicht über deren Armut und ihre Schuld daran reflektiert, sondern über die Entstehungsbedingungen dieser Armut, die ganz wesentlich weiße Deutsche, weiße Europäische und irgendwann dann auch nordamerikanische Verantwortungen sind. Ja, vielen Dank nochmal für den inspirierenden Vortrag. Ich hätte eine Frage. Sie hatten am Anfang zwar ausgeschlossen, den komparativen internationalen Zusammenhang hier einbringen zu wollen, aber ich hörte da heraus, dass Sie sich zumindest auch damit befasst haben. Insofern würde ich gerne gerade Ihre Doppelperspektive, also vielleicht Deutschland im internationalen Vergleich, was Migration betrifft, aber auch Ihre Binnenerfahrung hier in Deutschland mit Migrationsarbeit nutzen, um einfach folgende Thematik nochmal als Frage anzusprechen. Es macht Wunder, ich persönlich zumindest wundere mich immer wieder darüber, wie insbesondere auch in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte, die sich die internationalen Vergleich relativ hochgebildet ist, die relativ affluent ist, die oder vielleicht sogar sehr affluent im internationalen Vergleich, die sich durchaus zu einem gewissen Grade als was Sozialpolitik, soziale Werte etc. betrifft, als liberal bezeichnen würde, möglicherweise Stadtbewohner insbesondere sogar als kosmopolitisch etc. Wie aber gerade diese Mitte in Deutschland, und es scheint mir doch fast mehr zu sein als selbst in anderen europäischen Nachbarländern, obwohl dort auch große Spannungen mit hinsichtlich des Themas Migration sind, aber gerade in Deutschland diese Unfähigkeit oder auch Unwilligkeit dieser breiten gesellschaftlichen Mitte, also nicht des rechtsradikalen Randes, nicht der Schläger und der Skins etc., mit der Normalität von Migration und einfach mit dem Tagesgeschäft der Inklusion sozusagen, also des gegenseitigen Respektes auf Augenhöhe. Ja, und das ist ja das, was den Migrantinnen häufig fehlt, dieses Behandeltwerden auf Augenhöhe, ja, dass die Milieuinklusion sozusagen, dass die gerade dieser Mitte hier in Deutschland so ungeheuer schwer zu fallen scheint. Das macht für jemanden, der selber vielleicht auch ein bisschen rumgereist ist, immer wieder Wunder. Ich finde tatsächlich, also der Beschreibung kann ich mich 1:1 anschließen. Die Erklärung, ich habe jetzt eine subjektive tatsächlich, die aus meiner Lebenserfahrung resultiert. Ich glaube tatsächlich, wenn man das als Angst bezeichnen möchte, ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, aber es gibt diese Phänomene Fremdenangst, Verdrängungsangst und sowas. Wenn das mit dem mit dem Wort Angst zu bezeichnen ist, dann würde ich denken, dass Leute Angst haben, die tatsächlich etwas zu verlieren haben. Ich glaube nicht, dass das irrationale Phänomene sind. Ich glaube, dass in Deutschland tatsächlich sehr schlecht mit Verschiedenheit umgegangen wird. Sehr ineffektiv, sehr zerstörerisch, sehr ja, so, dass es mich zum Verzweifeln bringt. Nicht nur mit ethnischer Verschiedenheit. Sie hätten, Herrn Masiek, der hätte bestimmt mehr Statistiken sogar als ich letzte Woche fragen können, wie viel, wie die Arbeitsmarktintegration von Frauen im Iran oder in der Türkei ist. In hochbezahlten Positionen, Staatsanwältinnen, Richterinnen, Universitätsprofessorinnen. Sie werden von einer Ohnmacht in die nächste gefallen, wie viel höher das ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Aber das Selbstbild ist, wir sind aufgeklärt, wir sind zivilisiert, der Pay Gap 23%, 24% ist Gottes Geschenk an uns oder so. Nein, ich glaube tatsächlich, man muss tatsächlich die Namen beim Namen nennen. Man muss sagen, es gibt hier Ungerechtigkeit, es gibt hier Ungleichheit, es gibt hier Ungleichwertigkeitsvorstellungen, die sind schädlich. Sie verletzen einzelne Leute, sie verletzen Bevölkerungsgruppen oder Teile der Gesellschaft. Und es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, dem entgegenzuwirken. Das ist nur tatsächlich besonders schwer, wenn diese Mitte, haben Sie das genannt, extrem undurchlässig ist. Wenn sie ganz zu Recht den Verlust von Privilegien fürchten muss. Wenn es eine größere Mittelschicht gäbe von Leuten mit Migrationshintergrund oder sichtbar jüdisches Leben oder irgendwas, was so verschieden ist und trotzdem normal, in Anführungszeichen, dann wäre es, glaube ich, einfacher. Es ist nur so, dass alles, was dieses Land dominiert, die hegemoniale Bevölkerungsgruppe, weiß, christlich oder nachchristlich, atheistisch-christlich sozusagen, ist, und dass da reinzukommen extrem schwierig ist, egal für wen. Ob es ethnische Gruppen sind, ob es Frauen sind, die in einer sehr asymmetrischen Situation leben. Und dann haben sie so interessante Phänomene wie, nehmen wir den Lesben- und Schwulenverband, ganz interessantes Beispiel, der sagt, wenn wir nicht aufpassen, haben wir hier bald überfremdete Innenstädte. Da geht es nämlich darum, wer die Aufmerksamkeit kriegt, ob die Schwulen oder die Migranten. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir bald überfremdete Innenstädte, wo wir nicht mehr hin können, weil natürlich die Fantasie ist, die Migranten gleich muslimisch, gleich schwulenfeindlich. Und da findet ein ganz, ganz komischer, Aushandlungsprozess statt. Ich nehme extra das Beispiel mit den Schwulen. Ich könnte auch Beispiele von Alice Schwarzer nehmen, die leider als einzige Feministin in Deutschland immer wahrgenommen wird und deswegen sehr viel spricht und gehört wird. Wo es plötzlich darum geht, die eigene Emanzipation zu Ungunsten der anderen sich von der Mitte zu erschleichen. Das heißt, einen sehr unsolidarischen Umgang von Minderheiten, in Anführungszeichen strukturell benachteiligten Bevölkerungsgruppen, miteinander und untereinander. Und auch da glaube ich, dass das ein relativ deutsches Phänomen ist, wenn man sich diese ganzen Rainbow Coalitions in den USA anguckt. Und ich kenne das aus der Türkei von Frauen, also feministischen Zusammenhängen mit der kurdischen Bewegung. Da sind wesentlich breitere gesellschaftliche Bündnisse möglich, die sagen, meine Emanzipation geht nur, wenn deine Emanzipation darin enthalten ist. Davon sind wir leider gesellschaftlich tatsächlich, und auch als Linke und auch als emanzipatorische Bewegungen, soziale Bewegungen, leider oft sehr weit entfernt. Da würde ich mir wesentlich mehr sozusagen ausländischen Einfluss wünschen, weil ich glaube, aus den Aktivismen lässt sich eine ganze Menge lernen. Also wenn mir das gestattet ist, würde ich sogar gleich zwei Fragen stellen. Zum einen nochmal zu dem Punkt der Repräsentation und diesem Punkt, dass sich Betriebe öffnen müssen. Es gibt ja, um zum Beispiel eben Geschlechterverteilungen gerechter zu gestalten oder Alter etc., schon diese Blindbewerbungen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in diesen Bewerbungen ja auch kein Herkunftsland angegeben ist, glauben Sie, dass das was bringen würde oder dass dann schon allein von vielleicht zum Beispiel im Nachnamen eines Bewerbers die Bewerbung überhaupt gar nicht mehr ja, in, wie nennt man das jetzt, berücksichtigt, Dankeschön, berücksichtigt wird oder ob das tatsächlich helfen könnte, dass eben ein Migrationshintergrund nicht drinnen steht, wenn man vielleicht keine deutsche Staatsangehörigkeit hat oder etc. Die zweite Frage nochmal zu der Akzeptanz von Migranten innerhalb Deutschlands. Da wurde ja viel jetzt über Religion gesprochen, dass also vor allem Religiosität oder eben auch vielleicht die äußeren Merkmale wie eine Hautfarbe entscheidend sind für Akzeptanz. Meine These wäre vielleicht, dass auch der ökonomische Status eines Migranten eine Rolle spielt. Also jemand, der hierher kommt und, sag ich mal, erstmal noch nichts hat und sich einen Job suchen muss und vielleicht am Anfang eben eher in einer unteren Schicht, wenn man jetzt mal von Klassen ausgeht, weniger akzeptiert wird als vielleicht jemand, der als Fachkraft herkommt, in einem gut situierten Job und schon von Anfang an hier, sag ich mal, einen starken ökonomischen Status hat. Ja, ich möchte noch mal einmal nachhaken wegen der Flüchtlingspolitik, wo ich vorhin was zu sagte. Und zwar sehe ich das ähnlich wie Sie. Also der Fokus ist falsch gelegt die letzten Jahre. Einfach nur der Schutz, Protektionismus. Wir schützen unsere Grenzen sozusagen. Und das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Also da sprechen wir dann nicht nur über die klassische Entwicklungspolitik. Wir sprechen zum Beispiel auch von Schutzzöllen, die dann die EU erhebt, um ihre eigene Agrarwirtschaft zu schützen. Über solche Sachen sprechen wir dann auch. Allerdings ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr langer Prozess. Ich glaube schon, dass da langsam einiges in Bewegung kommt und das ist auch dringend nötig. Nur frage ich mich, was ist jetzt mit der aktuellen Situation? Da sind Sie, ich weiß nicht, ob ein bisschen ausgewichen, wie auch immer, aber was ist mit dieser aktuellen Situation? Wie würden Sie ja mit den Flüchtlingen umgehen, die jeden Tag auf ihren Schiffen, die meistens gar nicht mehr seetauglich sind, ankommen? Wie ist da? Ich finde das auch nicht okay, wie die Menschen behandelt werden. Das ist menschenrechtlich überhaupt nicht in Ordnung. Nur was ist in dieser konkreten Situation Ihre Alternative? Ich fange mal diesmal mit der letzten Frage an. Ich bin tatsächlich auf tagesaktuelle Geschehnisse nicht eingegangen, weil ich finde, dass tagesaktuelle Geschehnisse niemals der Maßstab für Politik sein können. Man muss manchmal auf ganz aktuelle Dinge ganz schnell reagieren und dann kann ein Gutes und was Schlechtes bei rumkommen. Ich glaube, worum es geht und nur gehen kann, weil diese Dinge nicht mal mehr auf nationalstaatlicher Ebene verhandelt werden, sondern mindestens auf europäischer EU-Ebene, kann es nur darum gehen, mittelfristige und langfristige Weichenstellungen zu wollen, die mittel- und langfristig wirken. Wenn Sie mich fragen, ich wäre unbedingt dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland Resettlement-Programme macht. Das heißt, Leute direkt aus ihrem Fluchtstaat nach Deutschland bringt, ohne dass sie tausende Euro an Schlepper bezahlen müssen, ohne dass sie gefährliche Überfahrten über das Mittelmeer machen müssen, wo mehr Leute sterben, als sich die meisten hier vorstellen können, weil sie bewusst nicht gerettet werden aus Seenot. Die Fischer, die sie retten könnten, haben Angst, weil sie vor Gericht gestellt werden. Die Boote von Frontex, die da patrouillieren, haben kein Interesse. Das heißt, es wird bewusst in Kauf genommen im Mittelmeer, das eins der bestkontrollierten Meere dieser Welt ist, dass da jährlich tausende Leute ertrinken. Ich würde das Mord nennen. Staatlich organisierten und konzessionierten Mord übrigens. Ich wäre also dringend dafür, dass es Resettlement-Programme gibt, dass etwa jetzt das aktuelle Phänomen, Leute aus Syrien direkt nach Deutschland, Frankreich, in die Niederlande geflogen werden, ohne ausgebeutet zu werden, ohne ihr Leben riskieren zu müssen. Ich wäre dringend dafür, dass die Dublin-II-Verordnung reformiert wird, die sagt, wenn du in Griechenland zuerst ankommst, musst du in Griechenland bleiben. Du kannst nicht, wenn du in Griechenland einen Asylantrag gestellt hast, weiter wandern und in Italien nochmal einen Asylantrag stellen, denn du gibst deinen Fingerabdruck ab. Es ist so perfide, dass die Grenzen nicht nur immer weiter nach Süden verschoben werden, also Mittelmeer, Nordafrika, mittlerweile auch Senegal und westliches Afrika, wo Frontex präventiv in Anführungsstrichen unterwegs ist, sondern die Grenzen werden verlegt in die Körper der Menschen. Das heißt, wenn ich hier einmal war und meinen Fingerabdruck irgendwo gelassen habe, weil ich es muss, und dann werde ich abgelehnt und abgeschoben, dann kann ich nicht wieder zurückkommen. Ja, das heißt, mein Merkmal Fingerabdruck, das unveränderlich ist, entscheidet über meine Zukunft immer da. Das heißt, ich wäre dafür, dass Dublin II reformiert wird. Dublin II wird sowieso reformiert, weil der Status von unbegleiteten Minderjährigen da ein bisschen komisch geregelt ist. Ich war letztes Jahr im Dezember in Athen, um mit Aktivisten und Aktivistinnen dort über die Situation der Flüchtlinge zu sprechen. Die Bevölkerung von Griechenland, 9,5 Millionen, denke ich, nach der Krise, wegen der Auswanderung. Davon 1,5 Millionen Flüchtlinge. Ja, also gehen wir mal nur von 10% aus. Gehen wir davon aus, dass in Deutschland 8 Millionen Flüchtlinge leben. Auf der Straße, in Kellern von Polizeistationen, in Kasernen, im öffentlichen Straßenland oder da, wo es nicht sichtbar ist, dass sie jeden Tag von faschistischen Mordbanden, diese goldene Morgenröte-Typen, angegriffen werden können, dass sie Opfer von Polizeigewalt werden, dass sie im Prinzip ohne Ende ökonomisch ausgebeutet werden können, weil man sagt, entweder du bleibst jetzt hier und arbeitest weiter oder ich verpfeife dich, dann wirst du ausgewiesen, etc. Das kann man sofort ändern, wenn man die Bundesrepublik Deutschland ist. Man kann sagen, ich möchte in der EU einen anderen Verteilungsschlüssel nach ökonomischer Stärke des Landes, nach Einwohnerzahl, möchte ich, dass Griechenland 200.000 Flüchtlinge erhält, von denen, die dort ankommen, und der Rest wird in größere, wirtschaftlich stärkere Regionen oder Länder Europas weitergereicht. Das wäre technisch, organisatorisch sicher machbar und würde nicht die 200 Millionen kosten, die jedes Jahr da für Grenzsicherung investiert werden, etc. Ich glaube nur, das sind nicht Dinge, die werden auf deutscher Ebene im Bundestag also etwa besprochen. Leider deckt sich diese elende Situation häufig mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Es ist natürlich schön, dass hier niemand auf der Straße wohnt und niemand von Nazis oder ganz wenige von Nazis zusammengeschlagen wird, weil sie als Asylbewerberin gesehen wird. Im Vergleich zu Griechenland, im Vergleich zu Zypern, im Vergleich zu Italien, im Vergleich zu den Kanarischen Inseln. Nur der relative Frieden, den wir hier haben, ist mit sehr viel Unfrieden und sehr viel Unmenschlichkeit 2000 Kilometer weiter erkauft. Und das kann man ändern, wenn man es möchte. So, also wesentlich tagesaktueller kann ich leider nicht werden, weil dann hieße das, ich mache meine Wohnung auf und nehme da jemanden sozusagen zur Untermiete. Kann sich auch vorstellen, dass es geht, aber ich habe das bisher noch nicht gemacht. Die andere Frage mit den Blindbewerbungen, das ist ja ein Modellprojekt gewesen der Bundesantidiskriminierungsstelle. Die haben fünf oder sechs große Unternehmen gebeten, anonymisierte Bewerbungen entgegenzunehmen und dann erst, wenn jemand ausgewählt worden ist, für das weitere Verfahren sozusagen mit einem Klarnamen oder mit einem Foto das zu versehen. Das heißt, ohne Ansehen der Person in puncto Hautfarbe, Haarstruktur, Nase, was auch immer das jeweils ist. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das gewesen ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, dass meine Idee, das, was ich bevorzugen würde, wäre tatsächlich eher ein US-amerikanisches Herangehen, das sagt, wir müssen gerade Leute, die strukturell benachteiligt sind, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Sexualität, ihres Alters, ihrer Religion, müssen wir gezielt fördern. Wir müssen dafür sorgen, dass sie hier repräsentiert sind, egal ob sie sich bewerben oder nicht. Es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft in unserer Institution abzubilden. Ne? Auch das wäre eine leicht vielleicht nur verschobene Perspektive, aber ich würde sagen, es ist die Zuständigkeit von reichen, machtvollen Institutionen, dazu zählen sicher große Wirtschaftsbetriebe, die Gesellschaft in sich abzubilden. Und häufig genug ist das auch so, dass Ford etwa in Köln kriegt einen Preis nach dem anderen, weil die so ein tolles Diversity-Programm haben. Häufig ist es so, dass große Wirtschaftsbetriebe da wesentlich weiter sind als staatliche Institutionen, die sehr viel konservativer, zögerlicher, bedenkenbeladener da agieren, warum auch immer, selbst wenn sie selber als Betrieb funktionieren. Und der zweite Teil der Frage ging, glaube ich, auf den ökonomischen Status und Zusammenhang mit Migration, Akzeptanz. Ich würde unbedingt sagen, dass die klassenmäßige, schichtmäßige Milieu, wie Sie das wollen, Verortetheit von Leuten extrem mit darüber entscheidet, wie sie wahrgenommen werden. Wiederum ein leicht fachfremdes Beispiel. Wenn Sie sich anschauen, dass die erste israelische Ministerpräsidentin eine ganze Weile her ist, die erste pakistanische Ministerpräsidentin eine ganze Weile her ist, die erste philippinische Ministerpräsidentin eine ganze Weile her ist, die erste türkische Ministerpräsidentin eine ganze Weile her ist, weit vor Angela Merkel, dann möchte man denken, naja, dann geht es den Frauen in Indien und auf den Philippinen und in der Türkei vielleicht besser als in Deutschland. Das würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, dass die Frauen, die solche Positionen erreichen, klassenmäßig oder aufgrund irgendwelcher anderen Faktoren sozusagen trotz ihrer Eigenschaft als Frau oder mit ihrer Eigenschaft als Frau in diese Position gekommen sind. Deswegen wäre es tatsächlich ganz gut, die Überlappungen und Überschneidungen von Race, Class, Gender, wie das früher immer hieß, immer vor Augen zu haben und nicht zu sagen, heute schauen wir uns mal an, wie also der Arbeitsmarkt funktioniert, morgen gucken wir uns an, wie das Geschlechterverhältnis so ist und am dritten Tag schauen wir, wie Rassismus in Deutschland funktioniert, sondern diese Dinge miteinander, mit ihren Verknüpfungen zu betrachten. Ich will ein Beispiel, und das wird tatsächlich dann das Ende hoffentlich meines Vortrags sein, Ihnen ein Beispiel geben, warum es wichtig ist, diese Dinge miteinander verknüpft zu debattieren. Wir haben seit, wie lange ist das jetzt her, Hartz IV? 10 Jahre, ja? Wir haben seit 10 Jahren Hartz IV. Etwas, das ich als jemand, der in der linken Stiftung arbeitet und so, jetzt nicht besonders gut heiße, das mögen Sie sich vorstellen. Wo ist Hartz IV hergekommen? Peter Hartz, seine Kommission, die paar Leute, die da saßen und sich überlegt haben, wie können wir also die Menschheit zusätzlich quälen. Interessanterweise ist Hartz IV gekommen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz Ende 93 oder Anfang 94. Da ist alles von mehr Aufwandsentschädigung, zusätzlicher Arbeit, Einschränkung von Rechtsschutz, Streichung von Leistungen bei Arbeitsverweigerung, alles, was Sie in Hartz IV drin haben, ist jetzt vor 20 Jahren, 10 Jahre vor Hartz IV, an einer kleinen Bevölkerungsgruppe der Flüchtlinge erprobt worden. Sozusagen, was ist da möglich an Sozialtechnologie? Wie kann man Leute disziplinieren? Was kann man für Maßnahmen sich überlegen zur Bestrafung, zur Sanktionierung? Und 20 Jahre nach diesem Asylbewerberleistungsgesetz sitze ich da und lese mir dieses Asylbewerberleistungsgesetz durch und denke so, Mann, das kennst du doch von Hartz IV und das kennst du von Hartz IV und das kennst du von Hartz IV. Und ich glaube, dass diese Zusammenhänge, ich habe das selber erst, tatsächlich gebe ich zu, vor 2 Monaten oder was gelesen und bin darauf gekommen. Bestimmt gibt es andere Leute, denen ist das vorher schon aufgegangen. Aber ich glaube, so eine Intersektionalität ist ja jetzt das Zauberwort, also die Verschränkungen verschiedener Phänomene miteinander zur Kenntnis zu nehmen und in die Analyse einfließen zu lassen. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist tatsächlich und dass vermeintlich kleine Probleme, vermeintlich kleine Bevölkerungsgruppen oft eben als so ein Experimentierfeld genommen werden. Ich könnte Ihnen auch Beispiele erzählen von den Maßnahmen von Ermittlungsbehörden, die im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung zuerst an kleinen Gruppen erprobt werden und dann die gesamte Gesellschaft betreffen etc. Deswegen ist es nützlich, tatsächlich vermeintlich kleine Dinge sich auch anzugucken und ernst zu nehmen, weil sie im Endeffekt die gesamte Gesellschaft mitprägen. So, nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin noch einen Moment hier. Wenn Sie auf mich zukommen wollen, sehr gern. Schönen Abend.